von im 11. und 12. Jahrhundert entstandenen Lied- und Dramentexten. Nach der Komposition von Catulli Carmina und Trionfo di Aphrodite fasst Karl Orff die Carmina Burana mit diesen unter dem Titel Trionfi zusammen. Aufführungen des gesamten Triptychons sind aber die Ausnahme geblieben. Die Carmina Burana wurden am 8. Juni 37 in der Oper zu Frankfurt am Main unter der musikalischen Leitung von Bertil Wetzelsberger und der Regie von Oskar Welterlin uraufgeführt. Orff stieß 1934 auf die von Johann Andreas Schmeller 1847 herausgegebene Ausgabe der Carmina Burana. Michael Hofmann, ein junger Jurastudent und Latein- und Griechisch-Enthusiast, unterstützte ihn bei der Auswahl und Zusammenstellung von 24 dieser Texte zu einem Libretto, hauptsächlich in Latein sowie einigen in Mittelhochdeutsch und Altfranzösisch. Die Auswahl umfasst eine weite Spanne weltlicher Themen, die Wechselhaftigkeit von Glück und Wohlstand, die Flüchtigkeit des Lebens, die Freude über die Rückkehr des Frühlings sowie die Genüsse und Gefahren von Trinken, Völlerei, Glücksspiel und Wollust. Bei der Vertonung handelt es sich um eine völlige Neukomposition. Zur Entstehungszeit von Orffs Werk war noch kaum eine der originellen mittelalterlichen im Neumen notierten Melodien rekonstruiert. So gestaltete er die Musik nach bereits bekannten Stilmerkmalen des Mittelalters, wie etwa Bordunbegleitung und Kirchentonarten. Orff selbst bezeichnete sein Werk weder als Oper noch als Oratorium oder Kantate. Manchmal wird zwar dem Werk die Bezeichnung szenische Kantate als Untertitel beigegeben, jedoch sind szenische Aufführungen der Carmina Burana gegenüber Konzertanten deutlich in der Minderzahl. Der vollständige lateinische Titel lautet Carmina Burana Cantiones Profane cantoribus et choris cantande comitantibus instrumentis atque imaginibus magicus Bäuerlieder, weltliche Gesänge für Sänger und Chöre, begleitet von Instrumenten und magischen Bildern. Alternative: Die Carmina Burana sind instrumentiert für 3 Flöten, davon 2 im Wechsel mit Piccolo, 3 Oboen, davon eine im Wechsel mit English Horn, 3 Klarinetten in A und B, davon eine im Wechsel mit S-Klarinette, eine im Wechsel mit Bassklarinette, 2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner in F, 3 Trompeten in B und C, 3 Posaunen, Tuba, 2 Klaviere, Celesta, großes Schlagzeug und Streicher. Das Schlagzeug setzt sich zusammen aus 5 Pauken, eine Piccolo, 2 kleinen Trommeln, großer Trommel, Triangel, verschiedenen Becken, Ratsche, Kastagnetten, Schlittenglocken, Tamtam, Tamburin, Röhrenglocken, 3 Glocken, 3 Glockenspielen und Xylophon. Die Gesangsstimmen umfassen je einen Sopran-, Tenor- und Baritonsolisten, einen großen gemischten Chor mit Soli für 3 Tenöre, Bariton und 2 Bässe, einen 4-stimmigen Kammerchor und einen Kinderchor. Eine reduzierte Version für Solisten, großen gemischten Chor, Kinderchor, 2 Klaviere und Schlagzeug wurde 1956 von Orffs Schüler Wilhelm Killmeier arrangiert und vom Komponisten autorisiert. Außerdem existiert eine Bearbeitung von Friedrich Krawanek mit 5 Sätzen für 5 Bläser in der Besetzung 2 Flöten, zweitens auch Piccolo, 2 Oboen, zweitens auch Englischhorn, 2 Klarinetten in B, 2 Hörner, 2 Fagotte, zweitens auch Kontrafagott sowie eine 1967 entstandene Version von John Kranze mit 13 Sätzen für symphonisches Blasorchester, welche beide ebenfalls von Orff autorisiert wurden. Eine Bearbeitung stellt das Jazz-Arrangement von Polheim Hirschmann, Beigang für Orgel, Bass und Schlagzeug dar, kam in der Variations als alle Versionen erschienen im Verlag Schott Musik. Orff wählte eine Gliederung in drei Teile. Eingerahmt wird das Werk von einem mächtigen Chor zu Ehren der Schicksalsgöttin Fortuna, Fortuna Imperatrix Mundi, die das Schicksal der Menschen letztlich bestimmen soll. O Fortuna, Schicksal, Orff ging mit dem vorgefundenen Material der Carmina Burana recht frei um. So benutzte er von mehreren Gedichten nur Teile oder Einzelstrophen für sein Chorwerk. Von dem großen Liebesdialog CB 77 übernahm er nur die Strophe, in der die Angebetene mit Blanziflor, einer Heldin der altfranzösischen Rittersage, und mit der schönen Helena verglichen wird, die den Trojanischen Krieg auslöste. Hier gefiel dem Komponisten die für die Carmina Burana typische Verknüpfung mittelalterlicher und antiker Bildungsinhalte. Auch folgte er nicht den oft sehr komplizierten Metren der Lieder, Sequenzen und Gleichs der Handschrift, sondern erfand ganz neue, oft mitreißende und tänzerische Rhythmen zu den alten Texten. Musikalisch ist das Chorwerk von raffinierter Schlichtheit. In konventioneller und archaisierter Harmonik setzt es ganz auf die Kraft seiner Melodien, deren Simplizität, also Einfachheit, bisweilen an Abzählreime erinnert. Aufschließung und Fortentwicklung von Motiven gibt es ebenso wenig wie kontrapunktig. Nach der erfolgreichen Uraufführung im Jahre 1937 schrieb Orff an seinen Verleger: Alles, was ich bisher geschrieben und was Sie leider gedruckt haben, können Sie nun einstampfen. Mit Carmina Burana beginnen meine gesammelten Werke. Das Werk wurde rasch zu einem der populärsten Stücke ernster Musik und zum meist aufgeführten Chor-Orchesterwerk des 20. Jahrhunderts mit weltweit ca. 20 Aufführungen Monat für Monat. Also, dieses Stück hat natürlich ein bisschen Kritik auch geerntet wegen seiner spezifischen Rhythmik, der unverhohlenen Erotik seiner Texte und des verwendeten Lateins. Also wird es nicht von allen geliebt. Es gibt im Internet auch eine sehr lustige Version. Wer die kennenlernen möchte, kann sich da schlau machen. Und das ist also dann mit völlig, völlig anderen und falschen Sätzen, aber auch eben sehr originell. Die Carmina Burana sind vielfach in anderen Werken verwendet worden, insbesondere der wuchtige Chorsatz Carmina Burana 17, O Fortuna, mit dem das Werk einsetzt, und es ist so populär, dass es häufig als Filmmusik verwendet wird, meist in der Aufnahme des Atlanta Symphony Orchesters unter dem Dirigat von Robert Shaw. Die Internet Movie Database listet über 90 Film- und Fernsehproduktionen auf, in denen Carmina Burana im Soundtrack verwendet worden ist. Darüber hinaus wurde das Werk wiederholt in der Werbung eingesetzt. Ich habe Ihnen in dem Blog den Text von diesem Stück O Fortuna hineingesetzt, und das können Sie dann mal lesen. Es gibt das auch mit deutscher Übersetzung, sodass Sie nicht auf das Latein bzw. Griechisch angewiesen sind. Ich darf Ihnen jetzt viel Freude wünschen. Wir haben auch die Biografie von Maestro Markus Huber hier im Blog, die Sie auch lesen können. Und wir wünschen Ihnen, wie gesagt, viel Freude bei den Einsichten, die uns Maestro Huber gibt. Denn Carmina Burana, das muss man ein wenig verstehen, um es auch noch doppelt zu genießen. Viel Freude dabei, Ihre Susanne Nielsen. So, wir sitzen in einer Garderobe und es ist eine Probe für was und mit wem sitze ich hier? Also, Sie sitzen hier mit dem Dirigenten der Eröffnungskonzerte für diese Saison, mit dem Florida Orchester. Das ist die Probe für Carmina Burana, reine Orchesterprobe. Und 2011, und Sie sind ein 2011. sehr junger Dirigent noch, finde ich. Das ist ein großes Kompliment, vielen Dank, das hört man natürlich gerne. Ja, ich bin nicht mehr ganz so jung. Ich bin 43, das ja. darf ich sagen. 1968 in München geboren. Ja, das hört man auch so ein bisschen. Deswegen ist natürlich die Kombination mit Orphan Kamina Burana natürlich sehr naheliegend. Und ja. Vielleicht auch einer der Gründe, warum ich wieder eingeladen wurde zum Florida Orchester. Ich war hier bereits 2007 in der Saison. Ich habe damals dirigiert die Sinfonie Herr der Ringe in drei Konzerten mit ganz vielen Mitwirkenden, und das Orchester hat sich an mich erinnert und hat mich jetzt für diese Saison wieder eingeladen für die Eröffnungskonzerte, was eine große Ehre ist. Sind Sie ein Orff-Fan? Ist das Musik, die Sie auch so ein bisschen anders rezipieren als nur als Musik? Auf Denn alle Fälle, das geht ja bei Ihnen durch Mark und Bein. Ich sehe das schon beim Dirigieren, bei der Probe. Und ich sehe vor allem auch, dass Sie Gedankenbilder in das Orchester geben. Zum Beispiel. Zu den Gedankenbildern, das ist so eine, man würde sagen, so ein Stilmoment in meiner Arbeit. Das mache ich aber nicht nur bei Orff, der mir natürlich als Münchner nahe liegt, weil ich die ganzen bayerischen Elemente natürlich gut interpretieren und deuten und vor allem auch fühlen kann. Das mit den Gedankenbildern mache ich bei jeder Musik, weil ich weiß, dass das für Menschen besser funktioniert, wenn sie eine Idee haben, wenn sie ein Bild hinter der Arbeit haben, nicht nur Noten. Noten sind sehr abstrakt, sind nur schwarze Punkte auf weißem Papier. Aber wenn man die Noten mit Sinn erfüllt, mit Geschichten, mit Metaphern, mit Erlebnissen, die Leute werden sich immer daran erinnern und werden sofort in die richtige Klangmentalität dann auch zurückgehen, was sehr wichtig ist für mich, weil ich bin ein Klangmensch als Dirigent. Ich brauche sehr viele Charaktere, also ich inszeniere quasi jedes Stück, auch wenn es eine Symphonie von Beethoven oder Brahms ist, von da erst recht, natürlich neben der Oper, die ich auch viel dirigiere, und das ist eine Stilistik, die ich mir erarbeitet habe in den vielen Jahren meiner Karriere. Schön, und da geht es jetzt, heute ging es gerade um junge Liebe, um ein erstes Berühren. Was bringt das in den Menschen? Was hat das Orchester, hat es anders gespielt, als Sie das gesagt haben? Ja, weil es kann sich natürlich jeder daran erinnern, als man jung war und so seine ersten Erfahrungen gemacht hat, ist es dann sehr, sehr zärtlich, sehr liebenswürdig, sehr rein vor allem. Und das ist das, was mir am Herzen liegt, weil wir leben ja in einer Zeit, die hypersexualisiert ist, wie ich finde, also fast brutal. Und diese reinen Gefühle, die sind manchmal fast unangenehm und peinlich. Aber gerade in der Musik, also beginnend bei Haydn, Mozart, Beethoven, spielen die reinen Gefühle eine ganz große Rolle. Und auch eben bei Orff. Und das ist mir wichtig, dass man das eben als Klang dann auch dementsprechend anbietet. Also rein, unschuldig und nicht, wie wir auf Deutsch würde man sagen, versaut. Also ich finde es abgestumpft ist eigentlich das, was man viel trifft. Ja. Und wenn Sie dirigieren, sind Sie dann genauso flexibel, wie ich Sie gerade erlebt habe? Sie tanzen fast, das finde ich auch sehr interessant. Sagt man Ihnen das nach? Ja, aber nicht immer. Also in einer Beethoven-Symphonie tanze ich nicht. Ich bin schon sehr stilsicher und ich entscheide schon im Vorfeld ganz genau, was ich möchte, was man auch. Ich benutze die Musik nicht, sondern ich versuche, ich bin das Medium, um die Musik zu interpretieren, dann immer möglichst richtig und möglichst zielsicher. Wer bei Mahler oder Beethoven oder Brahms manchmal auch auf der Bühne zu tanzen beginnt, der benutzt die Musik zu seinen Gunsten. Und das möchte ich auf alle Fälle vermeiden. Also mein dirigentischer Ausdruck dient nur der Musik und möglichst die Musik so zu interpretieren, wie sie gemeint sein könnte. Wo ist das Bayerische im Orff? An jeder Ecke. Also das ist ja vor allem das bayerische Oberland, was ja beginnt in Benedikt Beuern, Carmina Burana. Burana ist ja das lateinische Wort für Benedikt Beuern, und im bayerischen Oberland. Und da gibt es diese Heimatabende, da gibt es die echte Volksmusik noch. Da trägt man auch die Tracht noch aus Mentalitätsgründen, nicht aus Show-Effektgründen. Das wäre vergleichbar, wenn ich jetzt hier in Florida mit Cowboy-Stiefeln plötzlich zur Probe käme oder so. Das finde ich. Da braucht man ein Hawaii-Hemd. Braucht man ein Hawaii-Hemd und einen großen Hut und so weiter. Das muss nicht sein. Es geht um die Ehrlichkeit der Gefühle, um die Ehrlichkeit der Folklore, die ganz wichtig ist. Leider bei uns in Deutschland ein bisschen verpönt, vor allem in den Großstädten, also auch missbraucht. Der völkische Gedanke wird irgendwann zum Volkstümlichen. Wird irgendwann zum Volkstümlichen und dann sind wir bei den Samstagabendshows, wo geschunkelt wird und so weiter. Das ist nicht das, was mich interessiert. Mich interessiert das, was ich auch kenne seit meiner Kindheit, auch in den Bayerischen Alpen, dann Richtung Salzburg und so weiter, wenn man da die Heimatabende besucht. Das ist die richtige Auslebung der Tradition, die ganz ehrliche Auslebung. Und das ist das, was ich bei Orff immer wieder finde. Also die Tänze, den Zwiefachen, den Watschentanz, was ich vorher dem Orchester versucht habe zu erklären, ist natürlich für Amerikaner schwer verständlich, warum man einen Folklore-Tanz hat, wo man sich ohrfeigt, also als Symbol. Und natürlich aber trotzdem, in München steht ein Hofbräuhaus, die Melodie kommt vor. Also wirklich an jeder Ecke die Texte zulassen. Wir werden jetzt gerade in der zweiten Hälfte, gehen wir ja in diesen zweiten Teil von Carmina Burana, der heißt In Taverna, also in der Kneipe. Mhm. Und in der Kneipe ist es wenig bayerisch, bis überhaupt nicht mehr bayerisch, sondern da ist der Fokus auch von Orff sehr stark gerichtet auf das Mittelalter, auf die wüsten Zeiten im Mittelalter. Mhm. Also da kommt der betrunkene Abt und sagt, ich bin der Abt des Schlaraffenlands und meine größte Leidenschaft ist das Würfelspiel. Und da hört das Bayerische dann plötzlich auf. Aber im ersten Teil, den wir jetzt eben proben, da ist das sehr, sehr intensiv spürbar und interpretierbar. Ja. Wo findet man Sie in Deutschland und was machen Sie am liebsten? Sie haben gesagt, Sie dirigieren auch Oper. Ja, also ich bin Generalmusikdirektor, GMD. Das ist ja der höchste Posten, den man in Deutschland haben kann. Jedes Opernhaus hat einen Generalmusikdirektor. Und ich bin jetzt die vierte Spielzeit Generalmusikdirektor in Pforzheim. Mhm. Und da ist natürlich liegt der Schwerpunkt auf Operndirigieren. Mhm. Daneben mache ich haben wir 6 Symphoniekonzerte pro Jahr. Und das Schöne ist, bei mir gibt es keinen Ausschluss. Also ich dirigiere Opern überall, aber ich dirigiere auch genauso gerne Symphonien und Symphoniekonzerte, genauso wie die großen Oratorien. Natürlich liebe ich die Oper sehr, weil die Oper sehr plastisch ist. Das kommt natürlich meiner Art des Interpretierens sehr entgegen. Mache ich wahnsinnig gerne. Ich habe jetzt letzte Woche erst Premiere gehabt mit La Traviata und ich werde dann Fledermaus dirigieren zu Silvester und dann im nächsten Frühjahr noch Wozzeck. Mhm. Und das ist alles in Pforzheim? Das ist in Pforzheim. Und habe aber daneben, findet man mich dann schon übernächste Woche in Oldenburg beim Staatsorchester und dann fahre ich nach Konstanz und dann fahre ich nach Finnland, wo ich jedes Jahr inzwischen als Gastdirigent arbeite. Und mache da große Rachmaninoff-Symphonien und bin dann im Februar beim Saarländischen Rundfunk. Mhm. Freue ich mich sehr drauf mit einem tollen Programm. Wagner, Debussy und Wolfgang Riem, ein zeitgenössisches Violinkonzert. Und dann bin ich noch bei den Münchner Symphonikern. Also gibt es viel zu tun jetzt in der kommenden Spielzeit. Hält es Sie bei Familie in irgendeiner Weise? Haben Sie ein Zuhause, wo es Sie zurück nach München zieht immer wieder? Oder das ist der Ursprung, nicht? Das ist der Ursprung München, ja. Da lebt auch meine ganze Familie. Also meine Eltern, die beide Gott sei Dank noch leben. Und meine Geschwister. Mhm. Und ich mit meiner Familie, meiner Frau und meinen 2 Kindern, wir leben in Pforzheim. In Pforzheim ist unsere Heimat jetzt und in München ist meine Familie. Und ab und zu gelingt es uns dann auch mal nach München zu fahren und das Hofbräuhaus zu genießen. Das darf man ja als Tourist. Absolut. Und das darf man auch als Münchner eigentlich. Ja. Ja, und manchmal auch das Oktoberfest. Genau. Wir haben hier 5 Wochenenden Oktoberfest in Florida. Also das ist auch interessant. Mhm. Gibt es noch einen Traum? Gibt es einen Traum in Ihrem Leben, der noch nicht erfüllt ist? Sie meinen jetzt Karriere? Das ist technisch? Ganz egal. Es gibt bestimmt immer irgendetwas, wonach man sich sehnt. Also ich stelle fest, seit ich mit meiner Frau verheiratet bin und meine Kinder habe, bin ich sowieso wahnsinnig glücklich und da unglaublich zufrieden. Also da der Traum wird jeden Tag einfach gelebt. Das ist schon mal das Tolle. Und es gibt ja auch dieses Sprichwort, Places, thank you. Es gibt auch dieses Sprichwort, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und es ist tatsächlich so mit Gastdirigaten in Florida und in überall woanders und so weiter, bin ich da schon sehr nahe an meiner Traumerfüllung. Das versuche ich jeden Tag umzusetzen. Schön, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wir freuen uns alle auf die Premiere. Ja, ja. Vielen Dank. Tschüss. Auch Ihnen und gute Zeit. Und danke. Das war Markus Huber und Susanne Nielsen jetzt im Internet eigentlich, ja. Dankeschön. Tschüss. Gerne. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Maestro Huber für das interessante Gespräch und seine Gedanken zu Carmina Burana von Orff und wünsche Ihnen, dass Sie das Stück in seiner Aufführung erleben werden am 7., 8. oder 9. Oktober 2022 durch das Florida Orchester und seinen Maestro Michael Francis, der Sie durch die Saison begleiten wird, der auch in der nächsten Woche von mir interviewt wird. Und zwar ist das ein Interview, das er ganz zu Anfang seiner Zeit hier gab. Und da hat er auch ein wenig Deutsch gesprochen gleich zu Beginn. Und inzwischen arbeitet er in Deutschland als Dirigent des Rheinland-Pfälzischen Symphonieorchesters im Süden Deutschlands und beziehungsweise Mitteldeutschland. Und wir freuen uns natürlich, dass er hin und her fliegt und zwei Orchester leitet. Vielleicht erleben Sie ihn auch einmal dann in der Mannheim-Ludwigsburger Gegend. Und inzwischen haben wir für Sie dann noch weitere Interviews mit Michael Francis während der Saison. Neuere natürlich. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, ein gutes und gesundes Wochenende und eine gute Woche, bis wir uns wiederhören am nächsten Wochenende mit Susanne Nielsen am Mikrofon und Bill Davidson, der unsere Sendung produktionsmäßig unterstützt. Und wir wünschen Ihnen, seien Sie nett zueinander. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Kino, Kino, Kino. Für Sie gesehen von mir, Susanne Nielsen. Jurassic World Dominion. Ein Actionfilm wie die ersten mit der altbekannten Crew wieder. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill. Da sind sie wieder. Nette, neue Gesichter, DeWanda Wise und die kleine Isabella Sermon mit schönstem Akzent. Ja, die Dinos haben sich inzwischen längst aus ihren Umzäunungen und bevölkerungsfernen Domizilen bis mitten an den Stadtteich in Park in der Stadtmitte verbreitert. Dort werden die Jungen wie Entchen von Kindern gefüttert, aber die Großen sind einfach, wie die Fernsehreporterin beklagt, schwer im Zaum und von zerstörerischen Taten abzuhalten. Wirklich? Nun gut, diesmal ist das Augenmerk dann mitten in diesem Tiergattungswirrwarr, der nach Tausenden und Jahrtausenden anscheinend wieder zum Alltag gehörenden Riesenreptilien und auch eines auf dem Eis unbeholfenen, schlitternden, gefederten Viehches auf weitere tolle Experimente des inzwischen einem größenwahnsinnigen Wissenschaftler ausgelieferten Tiere, der aussieht wie Steve Jobs, gerichtet. Es geht um Experimente mit Insekten. Man erwartet als Zuschauer, dass auch diese Bande bald aus dem sicheren Labor ausbüxt. Und klar, das tut sie natürlich auch. Anscheinend reicht es nicht, dass die Dinos eine Gefahr bedeuten. Die Filmemacher wollten da noch gleich eine extra Portion